Gespräch 4. Jan, ich habe jetzt auch einen Blog. Ein Blog? Was ist das denn? Das ist eine Art Tagebuch im Internet. Dort kann man Sachen über sich schreiben. Jeder hat jetzt einen Blog, glaub mir. Kenne ich nicht. Mit einem Blog kann man sehr viele Leute kennenlernen. Aus der ganzen Welt. Das ist echt nicht schlecht. Klingt gut. Wie macht man das? Kannst du mir das zeigen?